Abschnitt 25 von Interessante Kriminalprozesse Teil 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ricarda Detmold. Interessante Kriminalprozesse Teil 2 von Hugo Friedländer. Abschnitt 25. Die Vorkommnisse in der Fürsorgeanstalt Mielzin. Die Züchtigungen des Pastors Breithaupt. Wenn es noch eines Beweises bedurfte, dass unsere vielgerühmte Kultur nur eine ganz oberflächliche ist, dass selbst in Deutschland die Barbarei des finsteren Mittelalters noch lange nicht völlig beseitigt ist, so gab ihn der Prozess, der im Dezember 1910 fast volle 2 Wochen die erste Strafkammer des Landgerichts Berlin III beschäftigte. Als im Juli 1909 der Vorwärts die Nachricht brachte, in der Fürsorgeerziehungsanstalt Mielzin, Provinz Posen, werden die Zöglinge in bestialischer Weise misshandelt, da zögerte der Patron dieser Anstalt, der Berliner Magistrat, auch dann noch den Leitern dieser Erziehungshölle das Handwerk zu legen, nachdem amtlich festgestellt war, dass die vom Vorwärts geschilderten Vorgänge auf voller Wahrheit beruhten. Man konnte damals von Leuten, die sich zu den Gebildeten zählen und sich liberal nennen, die Äußerung hören: »Die Bengels, die den Abschaum der Menschheit bilden, können gar nicht genug Prügel bekommen.« Diese zurzeit nicht seltene Redensart ist für den Menschenfreund geradezu beschämend. Zunächst sei bemerkt, dass die Fürsorgezöglinge im Allgemeinen keineswegs den Abschaum der Menschheit bilden. Es sind zumeist Kinder, die sich von Kindesbeinen an stets selbst überlassen waren, da Vater und Mutter genötigt waren, tagsüber auf Arbeit zu gehen. Vielfach sind es auch arme Waisenkinder oder uneheliche Kinder, die Elternliebe niemals kennengelernt haben. Derartige bedauernswerte Geschöpfe geraten, insbesondere in den Großstädten, oftmals infolge Not, Verführung oder dergleichen auf eine schiefe Ebene. Ein Familienleben haben diese jungen Menschen in den seltensten Fällen kennengelernt. Angehörige haben sie vielfach auch nicht, es fehlt ihnen somit jeder sittliche Halt. Es ist deshalb ein Gesetz erlassen worden, wonach derartige Personen, Knaben und Mädchen vom 14. bis zum 20. Lebensjahre von der Gemeindebehörde einer Fürsorgeerziehungsanstalt überwiesen werden sollen. Diese den Gemeinden gesetzlich auferlegte Pflicht scheint vielfach als Last empfunden zu werden, denn die grauenhaften Vorkommnisse in der Fürsorgeanstalt Mielzin, mit der die Stadt Berlin einen Vertrag geschlossen hatte, stehen keineswegs vereinzelt da. Die Vorkommnisse, die vor einigen Jahren die Strafkammer in Itzehoe gegen den Hausvater einer Fürsorgeerziehungsanstalt für Mädchen, genannt die Blomische Wildnis, beschäftigten, wobei ebenfalls haarsträubende Dinge zutage gefördert wurden, dürften noch in Erinnerung sein. Auch in einigen anderen Gegenden des Deutschen Reiches haben Prozesse dieser Art stattgefunden, aus denen sich ergab, dass die Hausväter unmenschliches Prügeln wehrloser Kinder als Haupterziehungsmittel betrachten. Die Gemeindebehörden scheinen also zumeist nicht dafür zu sorgen, dass zu Leitern von Fürsorgeerziehungsanstalten nur pädagogisch vorgebildete Leute gewählt werden, die sich ihrer erzieherischen Aufgabe voll bewusst sind. In Mielzin war die Leitung in die Hand eines evangelischen Geistlichen gelegt. Dem evangelischen Geistlichen der Nachbargemeinde war die Oberaufsicht übertragen. Und trotzdem sind gerade in Mielzin von dem Pastor Breithaupt und seinen Aufsehern Gräuelszenen gegen arme, wehrlose Wesen verübt worden, die zum Himmel schreien. Man sollte es nicht für möglich halten, dass ein Verkünder des Wortes Gottes wie der Verteidiger Justizrat Wronker in der Gerichtsverhandlung den Hauptangeklagten Pastor Breithaupt nannte, ein Prediger der christlichen Nächstenliebe, dem die Aufgabe zugewiesen war, die ihm anvertrauten Knaben zu ordentlichen Menschen zu erziehen, an diesen wehrlosen Knaben Grausamkeiten beging, die aller Menschlichkeit Hohn sprechen. Die Früchte dieser Freveltaten, für die ich, ohne mich einer Beleidigung schuldig zu machen, vergeblich einen passenden Ausdruck suche, traten grell in der Gerichtsverhandlung zutage. Ein recht gutmütig aussehender 17-jähriger Zögling, der im Laufe der Verhandlung als Zeuge erschien, weigerte sich, den Eid zu leisten. Er äußerte auf Befragen des Vorsitzenden unter heftigem Weinen: Ich war ein gläubiger Christ und hatte für Geistliche die größte Hochachtung. Nachdem ich aber gesehen habe, dass ein Geistlicher wehrlose Kinder ohne jede Ursache, bloß weil sie arm sind, schlimmer wie wilde Tiere behandelt hat, ist meine Hochachtung vor den Geistlichen geschwunden. Ich kann auch nicht mehr glauben, dass ein Gott im Himmel lebt, denn dieser würde solche Gräuelszenen nicht zugelassen haben. Der Vorsitzende machte dem Knaben klar, dass er gesetzlich verpflichtet sei, den Eid zu leisten, gleich viel, ob er an Gott glaube oder nicht. Der Knabe entsprach schließlich der Aufforderung des Vorsitzenden, aber welch furchtbare Anklage lag in den Worten des Knaben. Angesichts solcher erschütternden Vorgänge braucht man sich wirklich nicht zu wundern, wenn der Glaube an Gott und an die Autorität des Staates im Volke immer mehr schwindet. Möge man doch endlich zu der Einsicht gelangen, dass Prügel als Erziehungsmittel vollständig zu verwerfen sind. Es ist noch ein Überbleibsel aus der Zeit der Barbarei. Friedrich Wilhelm I. von 1713 bis 1740, König von Preußen, Vater Friedrichs des Großen, lief mit einem großen, dicken Stock durch die Straßen seines Landes, insbesondere in Berlin und Potsdam, und prügelte höchst eigenhändig seine Untertanen auf offener Straße, wenn er der Ansicht war, dass sie sich irgendeiner Verfehlung schuldig gemacht hatten. Fußnote. Aber nicht minder auch seine eigenen Kinder, wie uns die Markgräfin von Bayreuth, die Schwester Friedrichs des Großen, in ihren berühmten Memoiren berichtet. Ende der Fußnote. In dieser Zeit war das Prügeln an der Tagesordnung. Soldaten und Gefangene wurden von Amts wegen geradezu unmenschlich geprügelt. Ich erinnere an das Spießrutenlaufen. Kinder, selbst im zartesten Alter, wurden von Eltern und Lehrern, Lehrlinge von den Meistern und Gesellen, oftmals wegen geringfügigster Ursache in geradezu barbarischer Weise geschlagen. Männer schlugen ihre Frauen, bisweilen auch umgekehrt. Die Menschen prügelten sich auch unaufhörlich gegenseitig auf offener Straße, und zwar noch lange nach Aufhebung des Faustrechts. Auf den Gesellenherbergen war es ganz selbstverständlich, dass täglich die furchtbarsten Schlägereien stattfanden. Das Prügeln war ja staatlich privilegiert. Selbstverständlich hatten die armen Tiere ebenfalls unter dieser barbarischen Unsitte arg zu leiden. Noch in der Mitte des vorigen Jahrhunderts, als die Arbeiter sich noch nicht solidarisch verbunden hatten und der Branntwein unverstandenerweise noch als Verdauungs- und Erwärmungsmittel galt, bekanntlich hat der Branntweingenuss die entgegengesetzte Wirkung, fanden in den Vorstädten Berlins alle Sonnabendabend die ärgsten Schlägereien statt. In anderen Großstädten und Industrieorten war es nicht besser. Leider ist diese Unkultur in unserem fortgeschrittenen Zeitalter noch lange nicht beseitigt. Die Menschheit sollte endlich einmal zur Einsicht gelangen, dass durch Prügel nichts zu erreichen ist, dass eindringliche, ermahnende Worte und vorbildliches Handeln bedeutend wirksamer sind. Ohne Prügel können Kinder nicht groß werden. Diese einfältige Redensart hört man noch vielfach. Die Erfahrung hat gelehrt, dass die Kinder, die von ihren Eltern und Lehrern heftig geschlagen wurden, oftmals arg entartet sind. Die vielen Schülerselbstmorde werden zumeist von sogenannten Pädagogen verschuldet, die sich nicht entblöden, erwachsene Schüler höherer Unterrichtsanstalten, selbst Obersekundaner, zu prügeln. Derartige Lehrer, die durch ihre sogenannte Schneidigkeit ihre Unwissenheit und pädagogische Unfähigkeit verdecken wollen, werden noch obendrein von den Gerichten, auch geschworenen Gerichten, in unbegreiflicher Weise geschützt. Vor einigen Jahren wurde in Elberfeld Oberlehrer Deditius an der Barmer Oberrealschule wegen Misshandlung eines 13-jährigen Schülers angeklagt. Der arme Junge ist infolge der erlittenen Misshandlung nach einigen Tagen gestorben. Die Elberfelder Strafkammer unter Vorsitz des damaligen Landgerichtsdirektors Dr. Felix Aschrott erklärte sich nach längerer Verhandlung für unzuständig, da der Gerichtshof die Überzeugung gewonnen hatte, dass die Misshandlung den Tod des Knaben verursacht habe. Oberlehrer Deditius hatte sich deshalb Mitte Januar 1904 vor dem Schwurgericht zu Elberfeld zu verantworten. Obwohl meiner Überzeugung nach, ich war als Berichterstatter anwesend, die Schuld des Angeklagten nicht zweifelhaft war, sprachen die Geschworenen den Angeklagten frei. Dieses Vorkommnis steht keineswegs vereinzelt da. Selbst in Berlin wurden derartige Prügelpädagogen schon mehrfach freigesprochen. Ein arger Missstand ist es, dass eine große Anzahl der jüngeren akademisch gebildeten Lehrer sich in erster Reihe als Reserveoffiziere und in zweiter Reihe als Lehrer fühlen. Noch weit mehr tadelnswert sind die Volksschullehrer und Volksschullehrerinnen, die die ihnen anvertrauten kleinen Wesen, die vielfach hungernd und frierend in die Schule kommen, weil es im Elternhause an dem Nötigsten fehlt, wegen kleinster Vergehen in barbarischer Weise schlagen. Es wäre höchste Zeit, diesen Zuständen durch entsprechende Gesetzesbestimmungen ein Ende zu bereiten. Das Züchtigungsrecht der Eltern und selbstverständlich auch der Lehrer müsste gesetzlich auf das geringste Maß beschränkt, das Züchtigungsrecht der Lehrherren und die Gesindeordnung von 1810, diese mittelalterliche Gesetzesruine, die den Herrschaften noch heute das Recht einräumt, ihre Dienstboten zu züchtigen, müsste gänzlich aufgehoben werden. Die Gräueltaten des Pastors Breithaupt und seiner Helfershelfer, die den Hauslehrer Lippold in den Schatten stellten, riefen schließlich in der Öffentlichkeit eine derartige Empörung hervor, dass der Berliner Magistrat Veranlassung nahm, die der Anstalt überwiesenen Zöglinge zurückzurufen. Einige Eltern der misshandelten Knaben erstatteten Strafanzeige. Aus diesem Anlass wurde Pastor Breithaupt und seine Aufseher schließlich vom Amte suspendiert, die Miltschiner Anstalt geschlossen und die Anklage wegen vorsätzlicher Körperverletzung mittels gefährlicher Werkzeuge und in einer die Gesundheit und das Leben gefährdenden Weise und wegen Freiheitsberaubung gegen sie erhoben. Zuständig wäre die Strafkammer in Gnesen gewesen. Da jedoch fast sämtliche ehemalige Miltschiner Fürsorgezöglinge in Berlin und Umgegend wohnten, so wurde die Sache im fiskalischen Interesse an das Landgericht Berlin III verwiesen. Außer Breithaupt waren angeklagt Kaufmann Julius Engel, Schneider Karl Wrobel, Bautechniker Martin Wendland, Tischler Adolf Rezinski, Waschmeister Emil Schüler, frühere Erziehungsbeamte Max Riemschneider, Schneidergeselle Georg Lang und Kutscher Richard Habedank. Diese sollen, da bei den vielen Schlägen den Erzieher bzw. Aufsehern oftmals der Arm erlahmte, sich bei der Prozedur abgelöst haben. Es waren zu der Verhandlung Magistratsrat Dr. Vogt Berlin, Pastor Matthies Witkowo, Pastor von Bodelschwing, Bethel bei Bielefeld, Baron von Lepel, Freistadt, mehrere andere Geistliche, Lehrer, Oberförster, Ärzte und über 70 Fürsorgezöglinge als Zeugen und mehrere Sachverständige geladen. Den Vorsitz des Gerichtshofes führte Landgerichtsdirektor Dr. Gockel, die öffentliche Anklage vertraten Staatsanwalt Dr. Reiner und Gerichtsassessor Dr. Simon. Die Verteidigung führten die Justizräte Leonhard Friedmann und Wronka, Rechtsanwalt Dr. Hirschfeld und Rechtsanwalt Dr. Ilch. Rechtsanwalt Dr. Kurt Rosenfeld hatte sich im Auftrage einiger Eltern der Misshandelten der Anklage als Nebenkläger angeschlossen. Der Angeklagte Breithaupt, ein mittelgroßer, schlanker, finster dreinschauender Mann mit schwarzem Vollbart, gab auf Befragen des Vorsitzenden an. Er sei 1877 als Sohn eines Pastors geboren. Er habe zunächst das Gymnasium bis zur Obersekunda besucht und sei alsdann Fahnenjunker geworden. Da er aber einen Herzfehler habe, sei er sehr bald vom Militär wieder abgegangen. Er habe alsdann nochmals das Gymnasium besucht, das Abiturientenexamen gemacht und Theologie studiert. Nachdem er das erste geistliche Examen bestanden hatte, sei er in der Bodelschwingschen Anstalt Bethel bei Bielefeld, alsdann im evangelischen Johannesstift in Plötzensee bei Berlin und darauf in der Bodelschwingschen Arbeiterkolonie in Hoffnungsthal bei Berlin tätig gewesen. Einige Tage sei er in der Kolonie Wietingsmoor gewesen, um die Behandlung von Fürsorgezöglingen kennenzulernen. Er sei, nachdem er das erste geistliche Examen bestanden, in Vertretung seines Vaters und auch in Hoffnungsthal als Seelsorger tätig gewesen. Während seines Aufenthaltes in Hoffnungsthal bereitete er sich auf sein zweites Examen vor, wozu er zweimal in der Woche nach Berlin fuhr, um an einem Repetitorium teilzunehmen. Eines Abends ging er in Berlin ein Glas Wein trinken. Als er das Restaurant verließ, bekam er plötzlich einen Hieb über den Schädel, fiel bewusstlos um, wurde nach einer Unfallstation gebracht und von da zur Polizeiwache sistiert. Als Bodelschwing davon erfuhr, habe er ihn entlassen. Der Vorsitzende bemerkte hierzu, die Polizei habe damals den Vorfall anders dargestellt, doch wolle er nicht weiter darauf eingehen. Im Frühjahr 1909, so fuhr Breithaupt fort, habe er das zweite geistliche Examen gemacht. Alsdann habe ihn Pastor Matthies zum Vorsteher der neuen Anstalt Miltschin gewählt. Er wusste, welche Aufgabe seiner harrte. Allerdings habe er darauf gerechnet, dass ihm nicht ein schwer, sondern ein leicht erziehbares Material überwiesen werden würde. Die nötige Fähigkeit zu seinem Amt habe er sich zugetraut, obwohl er bis dahin noch in keiner Fürsorgeanstalt tätig gewesen war. Matthies habe vorher mit ihm über die Erziehungsgrundsätze gesprochen. Dabei habe er Breithaupt dessen Auffassung über den Erfolg milder Behandlung nicht teilen können. Vielmehr habe er den Standpunkt eingenommen, dass man, womit Milde nichts zu machen sei, von Strenge mehr Erfolg zu erwarten habe. Bezüglich der Strafarten sei ihm nur gesagt worden, dass die Disziplinarvorschriften der Berliner Anstalt Lichtenberg anzuwenden seien. Gekannt habe er sie allerdings nicht, vergeblich habe er Pastor Matthies und auch den Inspektor Buth von der Anstalt Lichtenberg um Beschaffung eines Exemplares gebeten. »Wie stellten Sie sich denn«, fragte der Vorsitzende, »das nun vor, wie Sie da zu verfahren hätten?« »Wie ich es für recht hielt«, versetzte der Angeklagte. Er behauptete, auf alle Fälle sei es seine Pflicht gewesen, auf strenge Disziplin zu sehen, um die auf Flucht sinnenden Zöglinge festzuhalten. Der Vorsitzende hielt dem Angeklagten vor, dass er nicht nur wegen Fluchtverdachts strenge Strafen verhängt habe. Angeklagter: »Getan musste etwas werden, Vorschriften hatte ich nicht, da tat ich, was ich nach bestem Wissen und Gewissen für recht hielt.« Der Angeklagte Engels gab auf Befragen des Vorsitzenden an. Er war anfänglich Kaufmann. Von 1900 an arbeitete er in Bodelschwings Anstalten in Bethel als Diakon, dann in Wietingsmoor als Erziehungsgehilfe. Strafen durfte dort nur der Hausvater verhängen, 10 bis 15 Schläge mit dem Rohrstock auf das Gesäß, in schlimmsten Fällen 20 Schläge. Dieses Maximum sei aber später vom Landeshauptmann verboten worden. Später ging er nach Hoffnungsthal. Nach Mielchen wurde er durch Breithaupt als Aufseher engagiert. Er zweifelte nicht, dass er diesem Posten gewachsen sei, er habe auch Breithaupts Befähigung für sein Amt nicht bezweifelt. Der Verteidiger Justizrat Wronka ließ feststellen, dass Engels sowohl beim Militär als auch in Bethel das Zeugnis vorzüglicher Führung erhalten habe. Wrobel war Schneider. Er führte, so gab er in seiner Vernehmung an, einen unordentlichen Lebenswandel. Er ergab sich dem Trunk, wurde wegen Nervenzerrüttung in die Charité in Berlin aufgenommen, rettete sich nach Hoffnungsthal als Kolonist und wurde von dort durch Breithaupt nach Mielchen berufen. Er sei als Schneider und Aufseher engagiert worden, habe aber von Erziehung bis dahin nichts verstanden. Das habe auch Breithaupt gewusst. Der Vorsitzende richtete an Wrobel und zugleich an die übrigen Angeklagten die Mahnung, sich nicht von einer Missstimmung gegen Breithaupt leiten zu lassen, die bei ihnen vorzuliegen scheine. Auch Wendland, der Sohn eines Regierungsbaumeisters war und das Bauhandwerk erlernt hatte, gab zu, dass er heruntergekommen sei und in Hoffnungsthal Zuflucht gesucht habe. Von da sei er nach Bethel als Wärter und später von Breithaupt nach Mielchen als Aufseher und Erzieher für Fürsorgezöglinge berufen worden. Aus geordneten Verhältnissen kam Brosinski, der Tischler war und wegen Kränklichkeit Stellung in Mielchen annahm, um in der Anstalt als Tischlermeister tätig zu sein. Dass das eine Aufseherstellung sein sollte, hatte er nicht gewusst. An Breithaupt war er durch Wrobel, den er kannte, empfohlen worden. Auch Schüler brachte keinerlei Vorkenntnisse für das Amt eines Erziehungsgehilfen mit. Er verließ, ebenso wie Brosinski, die Anstalt schon nach kurzer Zeit wieder. Riemenschneider hatte ziemlich am längsten in der Anstalt ausgehalten. Er war anfänglich Handschuhmacher, brachte es später zum Polizeibeamten in Friedrichshagen, wurde Versicherungsagent, nahm Aufenthalt in Bodelschwings Gnadental als Kolonist und landete durch Breithaupts Gnade in Mielchen. Habedank, ein gelernter Holzbildhauer, war Landarbeiter geworden, ging als Arbeitsloser nach Bodelschwings Lobetal und wurde von Breithaupt als geeignet zum Posten eines Erziehers für Mielchen befunden. Der Vorsitzende verlas alsdann die Dienstvorschrift für den Inspektor der Anstalt Lichtenberg, die auch für Mielchen hatte gelten sollen. Sie setzte fest, dass nach vorheriger Anhörung des Zöglings über ihn verhängt werden können: Versagung des Besuches Angehöriger, Strafarbeit, Entziehung der Arbeitsbelohnung, Entziehung des Urlaubs, Arrest, bei Versagen aller anderen Strafmaßregeln körperliche Züchtigungen mit einem Rohrstock bis zu 10, in besonders schweren Fällen bis zu 20 Hieben. Bei Schwächlichkeit oder Kränklichkeit des Zöglings sowie bei der Bestrafung mit mehr als 10 Hieben muss vorher der Arzt gehört werden. Nur mit dessen Zustimmung darf Arrest von mehr als einem Tag verhängt werden. Arrest von mehr als 5 Tagen bedarf der Genehmigung des Vorsitzenden der Waisendeputation. Vorsitzender: Nun, Angeklagter Breithaupt, was für Strafen haben Sie aus eigener Machtvollkommenheit festgesetzt? Angeklagter: In erster Linie straften wir mit Schlägen. Vorsitzender: In erster Linie mit Schlägen? Angeklagter: In zweiter Linie mit Einsperrung, in dritter Linie mit Kostentziehung. Vorsitzender: Wäre es nicht zweckmäßiger gewesen, erst in dritter Linie mit Schlägen zu strafen? Als Pädagoge mussten Sie doch wissen, dass man mit den weniger strengen Strafen beginnt. Angeklagter: Das mag sein. Wir haben ja zuerst auch alles in Güte versucht. Dann haben wir zunächst wenig Hiebe gegeben. Der Angeklagte gab weiter an, zum ersten Mal sei nach 14 Tagen einer geschlagen worden, und zwar der Zögling Pekel, der Zigaretten gestohlen und Fluchtabsichten geäußert hatte. Er, Breithaupt, habe da geglaubt, mit Strenge vorgehen zu sollen. Vorsitzender: Mit Stock oder Peitsche? Angeklagter: Ich glaube, mit der Peitsche. Der Vorsitzende zeigte 2 Reitpeitschen und eine Klopfpeitsche, die als Überführungsstücke vor ihm lagen. Die geflochtene Klopfpeitsche habe, so bemerkte der Angeklagte, anfänglich zum Kleiderreinigen gedient. Er selber habe im Vaterhaus manchmal mit solcher Klopfpeitsche Schläge bekommen, es habe ihm nichts geschadet. Als die Untersuchungskommission nach Milchen kam, war von dieser Peitsche zunächst gar nicht die Rede, erst später kam sie zum Vorschein. Er habe auch 2-mal mit seinem Spazierstock geschlagen. Einmal den Zögling Ehrlich, der sich bücken musste, und einmal den Zögling Vollbrecht, bei dem er hinschlug, wo es traf. Dass auch Gummiknüppel in Gebrauch waren, gebe er zu. Sie seien für die Aufseher für den Fall einer Zöglingsrevolte angeschafft worden, auch zum Schutz gegen Angriffe der polnischen Bevölkerung, die ihn schikaniert und sogar Nachtschüsse gegen seine Wohnung abgefeuert habe. Auch über Schikanen durch Arbeiter, die bei den Bauarbeiten in der Anstalt beschäftigt waren, beklagte er sich. Auf weiteres Befragen des Vorsitzenden sagte Breithaupt: Er habe bis 50 Schläge geben lassen, dass bis 100 Schläge gegeben seien, bestreite er. 50 habe er nicht für zu viel gehalten. Dass er einmal 200 Schläge angeordnet habe, erkläre er für möglich, doch habe er nicht damit rechnen können, dass sie wirklich gegeben würden. 100 Schläge für Entwendung eines Hühnereies seien allerdings gegeben worden, aber gerade hier habe er Strenge für nötig gehalten, weil der Bestohlene der Lehrer Wendler war, der ihm nicht wohlgesinnt gewesen sei und sich sonst vielleicht beklagt hätte. Anfangs pflegte er, Breithaupt selber zu schlagen, dann musste Engels heran, weil es ihm direkt widerwärtig gewesen sei. Bedenken über die Härte der Strafe und ihre Folgen hatte er nie. Außer Striemen und blauen Flecken habe er keine Folgen bemerkt. Wenn später an Zöglingen schlimmere Verletzungen festgestellt worden seien, dann müssten sie diese anderswo, aber nicht in Milchen erlitten haben. Der Vorsitzende fragte, wie alt der Jüngste gewesen sei. Breithaupt: 16 Jahre. Die Arreststrafen wurden anfangs in einem finsteren Hauskeller verbüßt, erst später in einer auf dem Boden angelegten Zelle. In verschärften Fällen mussten die Arrestanten während der Nacht ohne Decke auf dem bloßen Fußboden schlafen. Bis zu 14 Tagen mussten manche diese Pein erdulden. Der Vorsitzende hob das hervor, Breithaupt versicherte, er habe das für nötig gehalten. Staatsanwalt Dr. Reiner wies darauf hin, dass in manchen dieser alten Hauskeller eine dumpfe Luft zu finden sei. Breithaupt rühmte seine Keller als luftig. Der Vorsitzende zeigte eine leichtere Fußkette und die sogenannte große Kette, mit der eine Hand und ein Fuß gefesselt und der Zögling an die Wand gekettet wurde. Diese Fesselungen sollen dazu gedient haben, Fluchtversuche zu verhindern. Der Vorsitzende stellte fest, dass weder aus dem Keller noch aus der auf dem Boden eingerichteten Zelle eine Flucht zu erwarten war. Die Beköstigung im Arrest war Wasser und Brot. Nur an jedem dritten Tag sollte die gewöhnliche Kost eingehalten werden. Aber auch das unterblieb zuweilen, so dass manche Jungen während des ganzen Arrestes nichts als Wasser und Brot und dies auch noch in ungenügender Weise bekamen. Herausgelassen wurden sie nicht zu einem Spaziergang, sondern nur zur Verrichtung ihrer Bedürfnisse. Straflisten wurden nicht geführt. Assessor Dr. Simon als Vertreter der Staatsanwaltschaft ließ feststellen, dass auch in der Strafkolonne die angeblich Fluchtverdächtigen Ketten trugen, und zwar bei der Arbeit. Auf Befragen des Vertreters der Nebenklage, Rechtsanwalts Dr. Rosenfeld, erwiderte Breithaupt: Er habe wohl gewusst, dass bei diesen Jungen individuelle Erziehung nötig sei. Er habe sich persönlich um sie gekümmert, ihre Personalakten studiert, Briefe an die Eltern geschrieben und so weiter. Einen eigentlichen Unterricht gab es noch nicht, auch eine Bibliothek fehlte, aber geeignete Zeitungen waren vorhanden, außerdem wurden Andachten abgehalten und am Sonntag regelrechter Gottesdienst, auf den dann eine Sonntagserholung oder auch ein Spaziergang folgte. Rechtsanwalt Dr. Rosenfeld ließ schließlich noch eine Nachtragsfeststellung über die Bastonnade machen. Breithaupt sagte, als Strafmittel sei sie nicht angeordnet worden, aber den Zögling Schwarzenberg habe er auf die Fußsohlen schlagen lassen, weil er mit den Füßen die Schläge abzuwehren suchte. Die anderen Angeklagten stimmten im Allgemeinen den Angaben Breithaupts über das in Mielčin übliche Straf- und Erziehungssystem zu. Sie selber seien sich, indem sie die angeordneten Züchtigungen vollzogen, nicht bewusst gewesen, dass sie sich strafbar machten. Breithaupt habe sie über diesen Punkt beruhigt und auf ihn habe man sich verlassen. Engels bemerkte, er habe Pastor Breithaupt wegen seiner Erziehungsmethode einmal Vorhaltungen gemacht. Der Pastor habe ihn darauf nicht wenig angehaucht mit dem Bemerken, das sei nicht seine Sache, mit Humanität und Menschenliebe sei bei den Knaben nichts auszurichten. Im Weiteren bestätigte Engels, dass Breithaupt einmal den Zögling Schwarzenberg, weil dieser strampelte, auf die Fußsohlen schlagen ließ. Gegenüber seiner in der Voruntersuchung gemachten Angabe, dass Breithaupt für den Zögling Mante ausdrücklich 200 Schläge angeordnet habe, erklärte er jetzt, so genau wisse er das nicht. Übrigens seien dann tatsächlich nur 60 bis 70 Schläge gegeben worden. Geschlagen habe er, Engels, zuweilen auch aus eigener Machtvollkommenheit, weil er Breithaupts Zustimmung stillschweigend voraussetzte. Er hatte die Klopfpeitsche anschaffen müssen, in wessen Auftrag und zu welchem Zweck der Erziehungsgehilfe Listander diese angeblich zum Kleiderreinigen bestimmte Peitsche habe zusammendrehen müssen, stehe nicht fest. Der Vorsitzende bedauerte, dass der Zeuge Listander nicht zu finden sei. Wrobel bemerkte, er habe auf seine Bedenken sich einmal von Breithaupt sagen lassen müssen, 50 Hiebe können die Jungen vertragen. Im Arrest wurden die Zustände erst anders, als die Untersuchungskommission dagewesen war. Wendland: Er habe nie Bedenken gehabt. Über Mante hörte er Breithaupt sagen: Und wenn er 200 bekommt. Brosinski soll, wie Breithaupt angab, entlassen worden sein, weil er sich zum Erzieher nicht geeignet und besonders bei der Abstrafung Schwarzenbergs ihm sehr missfallen habe. Brosinski versicherte, seine Entlassung sei durch seine Beschwerde über schlechtes Essen veranlasst worden. Geschlagen habe er nie. Der angeklagte Schüler gab an, er habe aus Furcht entlassen zu werden die Prügelbefehle Breithaupts befolgt. Bedenken habe er nicht gehabt, weil Engels ihm gesagt habe, der Pastor verantwortet alles. Der angeklagte Riemschneider erzählte, dass am Abend vor Ankunft eines Trupps von Fürsorgezöglingen aus Berlin Breithaupt in einer Besprechung mit seinen Hilfen gesagt habe, er werde sich morgen einen Jungen herausgreifen und ihm den Ernst der Sache zeigen. Am anderen Tage habe er dann sogleich den Zögling Pekel, obwohl dieser nicht das Geringste begangen hatte, als ersten verprügelt. Breithaupt bestritt dies. Riemschneider wiederholte seine Angabe unter Beteuerungen. Keiner der anderen Angeklagten erinnerte sich jenes Vorfalles, aber Riemschneider blieb mit größter Bestimmtheit dabei, er müsste gegen sein Gewissen sprechen, wenn er es anders sagte. Auch der Angeklagte Habedank versicherte, dass er sich der Strafbarkeit nicht bewusst war. Es wurde alsdann mit den Zeugenvernehmungen begonnen. Magistratsrat Dr. Vogt berichtete über die Gesichtspunkte, welche bei der Abschiebung der Zöglinge aus Lichtenberg nach Mielčin maßgebend gewesen seien und über das Material, welches in Frage komme. Es wurde dabei auch die Frage erörtert, ob man nicht einen Fehler begangen hatte, insofern als man nach Mielčin Zöglinge geschickt habe, die wenig geeignet waren zum Aufenthalt in einer offenen Anstalt. Die Jungen, die nach Lichtenberg kommen, seien schon nicht die besten. Wie die Auswahl der Jungen, die nach Mielčin kamen, stattgefunden, wusste der Zeuge nicht. Dagegen bekundete er, in allen Vorverhandlungen sei immer darauf hingewiesen worden, dass in Mielčin die Disziplinarbestimmungen der Lichtenberger Anstalt sinngemäße Anwendung finden sollen. Es sei kaum denkbar, dass der Leiter der Anstalt nicht in den Besitz der betreffenden Anweisung gekommen sein sollte. Der Vorsitzende wies in einer Zwischenbemerkung auf die Flucht des Zöglings Ruppert hin, auf die an die Waisenverwaltung gerichtete Beschwerde seiner Eltern, auf die Veröffentlichungen im Vorwärts, die zur Entsendung einer Untersuchungskommission führten. Magistratsrat Dr. Vogt war im Auftrage der Waisenverwaltung zusammen mit dem Stadtverordneten Dr. Bernstein in Milchin. Da er wusste, dass er bei der Zeugenvernehmung mit Zeugen zu tun hatte, die nicht gerade die besten seien, habe er nur das als festgestellt in seinem Bericht angenommen, was mit den eigenen Angaben der Angeklagten übereinstimmte und was der Anblick an Ort und Stelle selbst bestätigte. So habe der Anblick der mit Fußketten herumlaufenden Zöglinge geradezu ungeheuerlich auf ihn gewirkt. Breithaupt habe ihm selbst zugegeben, dass er 50 Hiebe habe erteilen lassen. Breithaupt habe bei den Untersuchungsmaßnahmen den Eindruck eines seelisch gebrochenen Mannes gemacht. Er, Zeuge, habe den Eindruck gehabt und auch in seinem Bericht wiedergegeben, dass Pastor Breithaupt wohl nicht gehauen habe, um zu hauen, dass er sich vielfach nicht bewusst gewesen, durch seine Maßnahmen die Grenzen des erlaubten Züchtigungsrechts zu überschreiten und dass er, wenn ihm das Unangemessene dieser Erziehungsmethode streng klar gemacht würde, er vielleicht noch weiter an seiner Stelle bleiben könnte. Der Betrieb in Milchin sei damals leider noch nicht vollständig hergestellt gewesen, es wurde noch gebaut. Pastor Breithaupt klagte darüber, dass die Bauarbeiter häufig den Fluchtplänen der Zöglinge Vorschub leisteten. Inspektor But, der früher die Anstalt Lichtenberg leitete und jetzt pensioniert ist, bekundete über die Auswahl der nach der offenen Anstalt Milchin zu sendenden Zöglinge, dass kein Zögling abgeschoben worden sei, nur um ihn loszuwerden. Er, But, wurde vom damaligen Vorsitzenden der Waisenverwaltung nach Milchin geschickt, um sich die Anstalt anzusehen. Er habe aber mit Breithaupt nicht eingehend über Erziehungsfragen gesprochen, weil das Missverständnisse hätte hervorrufen können und ihm unter Umständen einen Rüffel von der Waisenverwaltung eingebracht hätte. Er habe Breithaupt nur ans Herz gelegt, dass nicht die Aufseher die Zöglinge schlagen dürfen. Er erinnere sich, dass Breithaupt brieflich um die Lichtenberger Instruktion gebeten habe. Vorsitzender: Wie kam es, dass sie nicht geschickt wurde? Zeuge: Ich hatte gar keine Befugnis dazu. Die Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Ilch und Rechtsanwalt Dr. Hirschfeld wiesen auf die Qualität der aus Lichtenberg überwiesenen Zöglinge hin. But erwiderte, Breithaupt selber habe sich im Ganzen über die ihm zugewiesenen Zöglinge lobend geäußert und nur zwei oder drei als böse Burschen bezeichnet. Der erste Lehrer in der Lichtenberger Anstalt und Vertreter des Erziehungsinspektors Henschel bestätigte, dass bei der Auswahl der nach Milchin zu schickenden Zöglinge nicht der Gedanke vorgewaltet habe, die schlimmsten Elemente loszuwerden. Als er die Milchiner Anstalt besichtigte, habe er gefunden, dass sie äußerlich einen ausgezeichneten Eindruck machte. Er habe verschiedene Zöglinge gefragt, ob es ihnen dort gefällt, und die Antwort erhalten: sehr gut. Einzelne erklärten, sie möchten nicht wieder zurück, sondern möchten dort bleiben. Keiner habe gesagt, dass er gezüchtigt worden sei. Pastor Breithaupt, mit dem er sich unterhalten, schien ein äußerst warmes Herz für die Jungen zu haben. Er äußerte sich unter anderem dahin, dass er ihnen hohe Löhne gutschreiben wolle, damit sie sich nach einigen Jahren ein Anwesen kaufen könnten. Er habe wiederholt gesagt, dass für ihn die Dienstvorschriften in Lichtenberg maßgebend seien. In Lichtenberg sei ein regelmäßiger Unterricht von täglich 2 Stunden erteilt worden. Vorsitzender: Als Sie aber Milchin besuchten, war in dieser sogenannten Fürsorgeanstalt davon keine Rede? Zeuge: Damals war kein Lehrer dort angestellt. Soviel ich mich erinnere, sagte mir Breithaupt, es solle später ein Lehrer hinzugezogen werden. In der Anstalt Lichtenberg seien einige zum Schutz der Anstalt angestellte Aufseher bewaffnet, Gummiknüppel gebe es aber in Lichtenberg nicht. Nur Leute von tadelloser Führung werden angestellt. Vorbestraft dürfen keine sein. Vorsitzender zu Breithaupt: Sie hatten also die Disziplinarvorschriften nicht, obwohl Ihnen bekannt war, dass Sie danach handeln mussten. Wonach handelten Sie denn nun? Angeklagter: Ich habe mir von verschiedenen anderen Anstalten Hausordnungen und Vorschriften geben lassen. Vorsitzender: Was für Anstalten waren das? Angeklagter: Es waren keine Fürsorgeanstalten. Vorsitzender: Da gab es wohl auch keine Prügel. Der Angeklagte schwieg. Vertreter der Nebenkläger, Rechtsanwalt Dr. Rosenfeld: Herr Henschel, würden Sie es für angemessen halten, Zöglinge zu fesseln? Zeuge. Wir in Lichtenberg tun das nicht. Rechtsanwalt Dr. Rosenfeld. Wie steht es mit der Prügelstrafe in Lichtenberg? Es wird doch darüber eine Statistik geführt. 1907 sollen 7,9%, 1908 8,1% der Zöglinge geprügelt worden sein? Zeuge, das kann richtig sein, im letzten Jahre wurden wohl nur 3 Zöglinge geprügelt. Auf Befragen des Verteidigers Rechtsanwalts Dr. Hirschfeld erklärte der Zeuge es für möglich, dass die Lichtenberger Zöglinge auf dem Transport nach Mielzin gefesselt waren. Dies sei wohl deshalb geschehen, weil die Zöglinge sich ungern aus der Nähe von Berlin wegbringen ließen und daher Flucht zu besorgen war. Pastor Matthies, als er die Anstalt Mielzin einrichten sollte, sah er sich zunächst andere Anstalten, auch Hoffnungsthal, an. In Hoffnungsthal habe er Breithaupt kennengelernt. Dieser schien ihm geeignet zur Leitung der neuen Anstalt. Als Breithaupt ihm später schrieb, er wünsche sich, in einer Arbeit zu betätigen, die so recht für eine Manneskraft passt, wurde er aus den Bewerbern ausgewählt. Vorsitzender. Sprachen Sie mit ihm über das Wesen der Fürsorgeerziehung? Zeuge. In Hoffnungsthal sagte er mir, er habe sie in Bethel kennengelernt. Vorsitzender. Ja, er ist zweimal in Wittingsmoor gewesen. Zeuge. Ich habe angenommen, Breithaupt sei seiner Aufgabe gewachsen, auch habe ich die Anwerbung der Erziehungsgehilfen ihm überlassen. Unterricht der Zöglinge war geplant, der Zusammenbruch führte dazu, dass schließlich überhaupt kein Lehrer angestellt wurde. Bezüglich der Disziplin und im Besonderen der Züchtigungen hatte Breithaupt mir gesagt, er werde seine Erfahrungen aus dem Johannesstift zugrunde legen. Im Johannesstift sollen aber nur 3 bis 5 Schläge gegeben werden. Dass für Mielzin die Lichtenberger Vorschriften gelten sollten, wusste Breithaupt, weil es ja in den ihm bekannt gegebenen Vertrag mit Berlin stand. Um Erlangung der Vorschriften hat sich Breithaupt vergeblich bemüht. Auch ich habe sie nie zu sehen bekommen. In Mielzin ist mir über Breithaupt nie eine Beschwerde zu Ohren gekommen. Nie habe ich etwas von übermäßigen Züchtigungen gehört, bis der Artikel des Vorwärts erschien. Als ich dann Breithaupt darüber befragte, antwortete er: Was geschehen ist, kann ich verantworten. Auch beantragte Breithaupt selber gegen sich eine Disziplinaruntersuchung. Vorsitzender, was war denn geschehen? Was gab er zu? 50 Hiebe? 100? Zeuge, die im Vorwärts angegebene Zahl der Schläge hielt ich von vornherein für Übertreibung. Ich hatte den Eindruck, als ob Breithaupt nicht recht wusste, wie er zu der Verhängung solch hoher Strafen gekommen war. Sonst ist Breithaupt freundlich mit den Burschen umgegangen, das ist mir auch auf Befragen der Burschen bestätigt worden. Vorsitzender, wie erklären Sie es sich dann, dass die vorgekommenen Dinge Ihnen verborgen blieben? Zeuge, an der Stimmung der Burschen habe ich nie etwas bemerkt. Vielleicht deshalb, weil sie die körperliche Strafe wohl nicht so schwer empfanden. Dass Breithaupt leicht erregt war, kann ich nicht sagen, doch hat Breithaupt allerdings Widerspruch nicht vertragen können. Eine ärztliche Aufsicht ist für die Anstalt geplant gewesen. Vorerst hatte ich nur privatim mit Kreisarzt Dr. Böhnke Witkowo abgemacht, dass er sich um Mielzin kümmern möchte, wenn es seine Zeit erlaubte. Pastor von Bodelschwing, Bethel bei Bielefeld, ein Sohn des alten Bodelschwing, berichtete über Breithaupts Aufenthalt in Lobetal, wo er die Stellung eines pflegenden Bruders gehabt habe und als Vorarbeiter tätig gewesen sei. Breithaupt habe sich dort seiner Aufgabe, so hatte der Vater des Zeugen erklärt, mit großem Eifer und mit vieler Hingabe gewidmet. Allerdings sei bei Breithaupt damals eine gewisse Neigung zur Erregtheit und zur Unklarheit des Urteils zu bemerken gewesen. Große Menschenkenntnis habe er nicht gehabt, wohl aber ein selbstbewusstes Auftreten, das den tatsächlichen Verhältnissen nicht entsprach. Breithaupt wäre weder dem Vater des Zeugen noch ihm selber als der geeignete Mann für Mielzin erschienen. Beide hätten ihn nicht empfohlen, wenn sie gefragt worden wären. Aus Lobetal wurde Breithaupt entlassen wegen eines Konfliktes mit der Polizei. Er war in Berlin, so bemerkte der Zeuge, betrunken und verkehrshindernd aufgefunden und zur Polizei gebracht worden. Staatsanwalt Dr. Reiner fragte, warum denn dann Breithaupt so gute Zeugnisse aus Hoffnungsthal und so weiter habe. Zeuge, die wurden von meinem Vater ausgestellt, aber vor jenem Vorfall. Nach Breithaupts Entlassung haben übrigens die Gnadenthaler Kolonisten um seine Wiederanstellung gebeten. Über den Angeklagten Engels, den der Zeuge gleichfalls kennengelernt hatte, äußerte er sich nicht ungünstig. Auch der Angeklagte Wendland sei ihm bekannt, er sei jetzt sogar wieder in Bethel, doch könne er kein bestimmtes Urteil über ihn abgeben. Auf eine Frage des Vorsitzenden nach der Prügelstrafe in Bethel erklärte der Zeuge, sein Vater sei fälschlich als ein großer Verfechter der Prügelstrafe hingestellt worden. Das Gegenteil sei der Fall, doch habe er allerdings gemeint, dass für einen Jungen ein Schlag manchmal besser als Einsperren sei. Ende von Abschnitt 25. Aufgenommen von Ricarda Detmold.